Good evening. This is Orson Welles. This is Jim Cagney, member of the Screen Actors Guild. This is Jeff Chandler. This is Anne Blyth. And this is Hugh Douglas saying, welcome to Hollywood Soundstage. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, the doors of our Hollywood Soundstage open to the promise of high dramatic adventure. Cary Grant, Katharine Hepburn, stars, and Jimmy Stewart. Claudette Colbert, the Lady Esther, Screen Guild players, Joan Fontaine, the Philadelphia John Story. Paulette Goddard, Lee Kelly, and Richard Kelly. Presented to your enjoyment by a great team of one. Hier spricht Hollywood. Ein Feature von Christian Blies. We take you now to Hollywood. Lux presents Hollywood. The Lux Radio Theater brings you Ingrid Bergman and Charles Boyer in Gaslight. Ladies and gentlemen, your producer, Mr. William Keeley. Greetings from Hollywood, ladies and gentlemen. From Metro-Goldwyn-Mayer Studios, home of so many Academy Award-winning pictures and stars, comes one of their recent outstanding successes, the gripping drama you're about to hear. And Lux is particularly happy to bring you the same two stars so widely acclaimed for their performances in Gaslight, Charles Boyer and Ingrid Bergman. A fascinating story of a woman in the toils of a strange love and a man possessed by an overpowering greed, Gaslight had a record run on the stage. Montag, 29. April 1946. Das Lux Radio Theater, so benannt nach seinem Sponsor Lux Seifen, sendet zum 443. Mal aus Hollywood, Kalifornien. Zu hören ist das Hörspiel Gaslight. In den Hauptrollen Ingrid Bergman und Charles Boyer. Dabei handelt es sich um eine Radiofassung des gleichnamigen Films, der zwei Jahre zuvor mit denselben beiden Hauptdarstellern in den Kinos zu sehen war. Für die Radioübertragung wurde das Music Box Theater am Hollywood Boulevard in Los Angeles extra zur Hörspielbühne umgebaut. Knapp 1000 Zuschauer haben hier Platz und sie alle sind gekommen, um ihre Idole einmal live zu erleben. Zusätzlich sitzen sage und schreibe 40 Millionen US-Amerikaner wie jeden Montagabend vor dem Radio, als Produzent William Keeley die Bühne des Lux Radio Theater betritt. Er kündigt Woche für Woche alles an, was in Hollywood Rang und Namen hat. Humphrey Bogart, Marlene Dietrich, Gary Cooper, John Wayne, Gary Grant, Claudette Colbert, Kirk Douglas, James Stewart, Gene Harlow, Burt Lancaster, Gregory Peck, Barbara Stanwyck. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Es gibt kaum einen Hollywood-Star, der zwischen 1936 und 1957 nicht in einem Hörspiel des Lux Radio Theater auftritt. Zu verlockend ist das Angebot, mit einem einzigen Radioauftritt mehrere Millionen Zuhörer zu erreichen. Das schafft kein Film. Wie keine zweite Show symbolisiert das Lux Radio Theater die Glanzzeit des US-amerikanischen Rundfunks in den 30er, 40er und 50er Jahren. Aber hören wir doch einfach mal weiter rein in die Aufführung des Lux Radio Theater vom 29. April 1946. Der Film Gaslight hatte in Deutschland gleich zwei verschiedene Titel, Gaslicht und Das Haus der Lady Allquist. Wie wir am Anfang aus den Akten von Scotland Yard erfahren, ist im Jahre 1885 im Haus Thornton Square Nummer 9 eine Frau namens Alice Allquist umgebracht worden. Der oder die Mörder konnten nicht ermittelt werden. Die Akte Allquist wird geschlossen. Dann gehen einige Jahre ins Land, ein frisch gebackenes Ehepaar befindet sich auf Hochzeitsreise am Comer See. Es sind der Komponist Gregory und seine Frau Paula. Paula ist die Nichte von Alice Allquist, die vor Jahren in London ermordet wurde. Seitdem hat sie das Haus, das sie von ihrer Tante geerbt hat, nicht mehr betreten. Aber Gregory kann sie dann doch dazu überreden, gemeinsam in das Haus der Lady Allquist einzuziehen. In fact, it is this preference for Lux that raises our curtain every week. And tonight brings you Ingrid Bergman in her Academy Award-winning role of Paula and Charles Boyer in the role of Gregory, as the curtain rises on Act One of Gaslight. From the Records of Scotland Yard, London, 1885. Name, Alice Hallquist. Address, 9 Thornton Square. Cause of death, strangulation by person or persons unknown. After exhaustive investigation, the commissioner reluctantly orders the case closed, pending the possible disclosure of new evidence. It's many years later, and memories of Alice Hallquist and 9 Thornton Square are all but forgotten. On the shores of Lake Como in Italy, a young bride and her husband are on the terrace of their villa, gazing enraptured at the beauty of the early morning. I should never have awakened you, Paula, darling, but it's such a wonderful morning. Thank you for waking me, Gregory. You know, I was dreaming. Dreaming of what, Paula? Of all the places where we'd be together, lovely places like this. I was thinking of our life, too, only I heard it in music. Something alive with happiness, with all the feeling of the early morning. This morning? Yes, with the sun rising, lighting your hair as it is now. When will you write it, darling? Oh, someday, when we'll settle down. Where? Where would you like? Oh, Paris, perhaps. Paris? Mm-hmm. What about home? Or London? How do you feel about London? London? Paula, if you won't laugh, I'd like to tell you something. Oh, I won't laugh. Oh, it is silly, but I was in London once. Yes? A poor and unsuccessful composer. It seemed to me that no place in the world could be colder to the homeless or warmer to the ones who had a home. Oh, my darling. I used to long for one of those quiet little houses in the square with a woman I should one day come to love. Paula, could we settle down in London? Wouldn't have to be in a house in the square. Perhaps in... Paula, why do you look like that? There is a house in the square. What house? 9 Thornton Square. She left it to me. She? Oh, you mean your aunt, Alice Hallquist? Yes. I'd lived with her since I was a baby. Then after it happened, I came here. I've been in Italy ever since. That house comes into my dreams sometimes, but I haven't dreamed of it since I've known you. I haven't been afraid since I've known you. No, Paula, if it were true, it would make me very happy. Yes, it is true. I've found peace in loving you. I could face even that house with you. Oh, no, yes. Paula, beloved. I would not ask that of you. Yes, you shall have your wish, darling. We'll go there. There's a lawyer who looked after the estate, and Mr. Muffin. I'll write him today, and you shall have your house. A house in London, Gregory hat sich also durchsetzen können. Er und Paula werden am Thornton Square einziehen. Wir werden später noch erfahren, was dann passiert. Für die Zuhörer an den Radioapparaten sind die Radiobearbeitungen bekannter Hollywood-Filme übrigens nicht nur eine prima Abendunterhaltung. Sie haben auch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Vorteil. Die Hörspiele bringen einem die Stars direkt ins Wohnzimmer. Niemand ist mehr gezwungen, bei schlechtem Wetter ins Kino zu gehen. Und... noch wichtiger, das Angebot ist völlig kostenlos, erklärt Anthony Tollin. Er ist Experte für US-amerikanische Rundfunkgeschichte. Just like in Europe and Germany, there was a great depression here. Wie in Europa gab es auch hier eine große wirtschaftliche Depression. Die Menschen konnten sich teure Theatertickets ganz einfach nicht mehr leisten. Das war für das Varieté und auch für viele Theater praktisch der Tod. Aber auf einmal bekamst du die größten Stars des Landes, die berühmtesten Filmstars, die berühmten Komiker, kostenlos ins Haus geliefert. Du musstest nur in Kauf nehmen, dir die Werbung anzuhören, mit der die Sendungen finanziert wurden. Solange man ein Radio hatte, brauchte man nicht ins Kino zu gehen. Darum waren in den 30er Jahren die Leute, die im Radio aufgetreten sind, die größten Stars. Das Radio also als Konkurrenzmedium des Kinos? Tatsächlich sah es für eine kurze Zeit lang so aus. Vor allem die Kinobesitzer fürchteten, dass die Filmfans immer öfters zu Hause bleiben würden, sobald sie ihre Lieblinge kostenlos im Radio hören konnten. Nach zahlreichen Protesten lenkten die großen Hollywood-Studios dann auch ein. Sie hatten ihren Stars verboten, ab Dezember 1932 weiter im Rundfunk aufzutreten. Die Zuhörer sollten nicht länger davon abgehalten werden, ins Kino zu gehen. Doch das Verbot dauerte nur 8 Monate. Dann einigten sich beide Parteien darauf, dass die Leinwandhelden doch wieder in den Radioshows und Hörspielen mitmachen durften. Allerdings unter einer Bedingung. Sie sollten vor ihrem Millionenpublikum auch für ihre Filme werben. Dabei war diese Idee gar nichts Neues. Sam Warner hatte nämlich schon 1925 in Los Angeles eine eigene Radiostation gegründet. Mit der rührte er kräftig die Werbetrommel für die Filme seiner Warner Brothers Studios. Und auch Sams Bruder Henry Warner sah Mitte der 20er Jahre im Radio eine hervorragende Ergänzung zum Stummfilmkino. Schauspieler könnten ins Mikrofon sprechen und so direkt Millionen von Menschen erreichen, die sie bislang nur von der Leinwand kennen und die nie ihre Stimme gehört haben. Solche Radioprogramme könnten den Leuten erst richtig Appetit machen, sich die Filme jener Stars anzuschauen, deren Stimme sie gerade gehört haben. Zwar standen vor allem viele Kinobesitzer dem neuen Medium von Beginn an kritisch gegenüber, aber spätestens nach der Einigung mit den Studiobesitzern 1933 merkten sie schnell, wie gut das Radio als Werbeträger auch für ihre Zwecke funktionierte. Die großen Radio Networks entwickelten gemeinsam mit den Hollywood Studios immer mehr Unterhaltungssendungen, in denen die Stars auftreten konnten. Damit war allen geholfen. Die Sender erzielten gute Einschaltquoten und konnten ihre Sendungen damit hervorragend an Sponsoren verkaufen. Und die Hollywood-Studios und die Kinobesitzer konnten im ganzen Land Werbung fürs Kino machen, ohne einen Pfennig dafür zu bezahlen. Die Filmbosse mussten nur ihre Schauspieler zur Verfügung stellen. Zusätzlich übernahmen die populären Sendungen auch noch eine gesellschaftliche Funktion. Experte Anthony Tollin. Radio unified the United States. Das Radio hat die amerikanische Nation vereint. Wir waren eine Nation von Einwanderern. Anders als in Deutschland oder in einem der anderen europäischen Staaten stammten unsere Bürger aus aller Herren Länder. Sie wurden praktisch erst dadurch zu gleichberechtigten amerikanischen Bürgern, indem sie jeden Abend dieselben Radiosendungen hörten. Das hat es sonst auf der Welt noch nie gegeben. Jeder hat es gehört. Und am nächsten Tag haben die Leute sich darüber unterhalten. 40 million of them listen to Amos and Andy every night. Shows like the Jack Benny show. Everyone listened to. People discussed it the next day. Innerhalb kürzester Zeit begannen sich vier verschiedene Hauptsendeformate durchzusetzen. Das erste waren bunte Unterhaltungssendungen, sogenannte Variety-Shows. Dann kamen Sendungen mit Klatsch und Tratsch aus Hollywood. Etwas später kamen die unterschiedlichsten Abenteuerserien dazu, in denen Filmstars Gastauftritte hatten. Manche brachten es im Laufe der Jahre sogar zu eigenen Hörspielreihen. Und zu guter Letzt gab es Filme in Hörspielform. Adaptionen berühmter Hollywood-Filme wie etwa vom Lux Radio Theater. Am Anfang aber stand die Variety Show. Sie bot im Grunde genau das, was die Menschen vor allem in den 20er Jahren in kleinen Theatern und Varietés gesehen hatten. Neben bekannten Stars traten unbekannte Talente auf, mehr oder weniger witzige Unterhaltungen und Interviews wurden mit Liedern und kurzen Sketchen gemischt. Eine der erfolgreichsten Variety-Shows war die mit Bing Crosby als Gastgeber. Er hatte jedes Mal einen prominenten Entertainer oder Schauspieler zu Gast. Im folgenden Ausschnitt zum Beispiel tritt er gemeinsam mit Henry Fonda in einem Sketch auf. Die beiden sind auf Angelausflug und werden vom Sheriff wegen illegalen Fischens festgenommen und vor Gericht gestellt. Am Schluss werden sie zu $50 Strafe verurteilt. Und weil keiner von den beiden Geld dabei hat, wendet sich Bing Crosby an das Publikum im Saal. Während er den Titelsong eines neuen Films mit Fred Astaire singt, wird Henry Fonda den Hut kreisen lassen. Dadurch schlägt Bing Crosby gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Er bringt den Sketch zu einem originellen Abschluss und außerdem wirbt er geschickt für den Film Easter Parade. Denn der Song trägt natürlich denselben Titel wie der Film. Hey, it's sure great to be hiking up here in the woods. I've never seen such a dense forest. Hey, Bing, where's the lake? We're in it. Boy, I'm soaked, Hank. Me too. I better empty the water out of my shoes. Okay, but hurry. I will. Now I'll empty the other one. Never mind. We haven't got time. Let's eat our lunch before we start the fishing, huh? Okay, open the sardines. Dig in, Hank. Help yourself. Boy, am I hungry. Just a minute, you fellas. Hold everything. Oops, it's the game warden. Yes, sir. That's me. And don't you go nibbling on any fish until I see your license. Now, wait a minute. Wait a minute, nothing, sonny. What's that you got there on that bread? Landlocked salmon, ain't he? No, the canlocked sardine. Having found you two men guilty of nabbing fish without a license and then trying to fib your way out of it, I hereby and herewith levy a fine of $50 against you. I'm sorry, we do strictly a cash and carry business. If you ain't got the cash, we'll carry you to the cooler. Warden, lock him up. Come along, you two. Let's go. Now, hold, wait. I got a big idea. Better be the answer to the $50 question. We'll get our audience to help us. After all, we invited them up here with us. Oh, Bing, we couldn't do that. Why not? Ladies and gentlemen, at this time, I will sing a very delightful song while my comrade, Mr. Fonda, passes among you with a hat. Anything you throw in the skimmer will be greatly appreciated. I thank you. Hank, you get out there in the audience and hustle while I do a chorus or so of Irving Berlin's new tune, A Fellow with an Umbrella. This is from the new picture, Easter Parade. Great picture. Fred Astaire is wonderful in it, and so is Judy Garland. Play tenderly, John Scott, and folks, to avoid any clatter while I'm singing, kindly drop paper money in the hat. I'm just a fella with an umbrella, looking for a girl who saved her love for a rainy day. So I'll be the fella with the umbrella. If you'll be the girl who saved her love for a rainy day. Thank you. That was very good, Bing. I collected $52 and 8 umbrellas. Pay the judge and get him in a good mood because I think it's time for him to do a commercial. I'm just a fella with an umbrella. Das Commercial, die Werbeeinblendung. Seit jeher war sie fester Bestandteil fast jeder Radiosendung. Denn die Commercials finanzierten die Sendung, so wie es heute im Fernsehen gang und gäbe ist. Allerdings gab es im US-amerikanischen Radio keine Werbeblöcke, wie wir sie kennen. Stattdessen wurde jede Sendung nur von einem einzigen Sponsor präsentiert. Nur der Firma, die das Programm finanzierte, war es erlaubt, darin für ihre Produkte zu werben. Das fing schon beim Titel der Sendung an. Da gab es zum Beispiel das Texaco Star Theater, die Kraft Music Hall oder den Camel Caravan. Und wenn es innerhalb des Programms Zeit für eine Werbeunterbrechung wurde, dann schwärmte auch schon mal so mancher Hollywood-Star von dem einen oder anderen Produkt. Wie zum Beispiel James Stewart. That good old smell of coffee again must be coming from that old Maxwell house right across the way. Mm-hmm. Sure is appetizing, isn't it, Jimmy? Let's invite the folks in, shall we, to have a steaming cup of Maxwell house coffee? Yeah, it's a swell idea, Ted. Yeah, let's all go over and enjoy again our favorite custom, a cheery, friendly cup of Maxwell house coffee. And while we're about it, this is a good chance to say Happy New Year to everybody. May the year 1938 bring you health and happiness and prosperity. And Meredith, while we're in for a cup of Maxwell House, how about a tune? Nicht immer kam die Werbung derart platt daher wie im Fall von Maxwell House Coffee. Im Gegenteil. Die Werbenden waren im Laufe der Zeit immer bemüht, ihre Werbetexte möglichst genau auf das präsentierte Programm hinzuschreiben. Auch in dieser Beziehung war das Lux Radio Theater ein Vorbild für viele andere Sendungen. Die Autoren schafften es immer wieder, einen Bezug zwischen Lux-Seifen oder Lux-Waschmittel und den großen Hollywood-Stars herzustellen. So auch in unserem zweiten Ausschnitt von Gaslight. Paula und Gregory sind inzwischen am Thornton Square eingezogen. Aber der Aufenthalt im Haus ihrer ermordeten Tante wird für Paula schon bald zum Horrortrip. Immer wieder hört sie merkwürdige Geräusche. Vor allem auf dem Dachboden hört sie Schritte. Doch Gregory und auch das Dienstmädchen hören nichts. Hat Paula etwa Wahnvorstellungen? Bevor das geklärt werden kann, will uns die Firma Lux erst einmal von der Qualität ihrer Produkte überzeugen. Das passiert in Person der fiktiven Hollywood-Reporterin Libby Collins. Sie hat sich vor kurzem den neuesten Film mit Lana Turner angeschaut. Und die wäscht ihre Kleider natürlich mit Lachswaschmittel. Aber erst einmal hören wir das Ende des ersten Aktes von Gaslight. Paula unterhält sich gerade mit dem Dienstmädchen. Elizabeth? Yes, ma'am? What's that? That noise, listen. Noise, ma'am? Yes, can't you hear it? Something coming from up there, from the attic, like footsteps and things being moved around. But, ma'am, the attic's all boarded up. I tell you, I hear something, Elizabeth. My hearing, ma'am, it's not too good, you know. Oh, you hear very well when I speak to you. Yes, ma'am, I've gotten so I can tell from a person's lips, but... It stopped now. It's gone. Well, you may go, Elizabeth. I'm very sorry. Please, ma'am, is there anything I can do? No, nothing. Good night. Good night. I hope you rest, ma'am. What is happening to me? I must be ill. I must be... Oh, no, no, no. Before we return with the second act of Gaslight, starring Charles Boyer and Ingrid Bergman, here's our Hollywood reporter, Libby Collins. You look as if you'd seen something exciting, Libby. Oh, I have, Mr. Keeley. I've just seen one of my favorite books come to life on the screen. What one is that? The Postman Always Rings Twice. Metro-Goldwyn-Mayer has made a terribly exciting picture out of James Cain's bestseller. With Lana Turner and John Garfield as the stars, that's understandable. They make a marvelous team. The Postman Always Rings Twice is so packed with action, it left me practically breathless. And then with all that, I saw Lana Turner herself. Glamorous as usual? But definitely. And wearing some suntan nylons that were absolutely lovely. As if they had Lux care? That's right, Mr. Kennedy. They certainly did. These days, when stockings are so hard to get, girls everywhere are keen about Lux flakes for stockings. Lux stockings stay lovely so much longer. Scientific strain tests prove that, Libby. Stockings washed with Lux Flakes lasted twice as long. Identical stockings rubbed with cake soap or washed with a strong soap soon went into runs. The studios appreciate what a saving that is. They Lux stockings just as they do all nice washables. Freshly Lux clothes make any girl more glamorous. And at such a tiny cost. Another way I save is by Luxing undies first and then stockings. My Lux Flakes go further that way. A good idea, Libby, because Lux contains vital materials. It shouldn't be wasted. Here's Mr. Keeley at the microphone. We continue with Act Two of Gaslight, starring Ingrid Bergman as Paula and Charles Boyer as Gregory. Nicht nur bei den Werbetexten achteten die Sponsoren genau darauf, was in den einzelnen Sendungen gesagt wurde. Da sie die komplette Show bezahlten, bestimmten sie, was gesendet werden durfte und was nicht. Jedes Manuskript musste darum nicht nur vom Sender selbst genehmigt werden, sondern auch vom Sponsor. Denn niemand wollte riskieren, dass in der Sendung irgendetwas gesagt oder getan wurde, das dem Image des Senders oder des beworbenen Produkts schaden konnte. So achteten zum Beispiel fast alle Zigarettenfirmen darauf, dass in gesponserten Sendungen das Wort Lucky, glücklich, möglichst auf keinen Fall verwendet wurde. Denn das hätte die Zuhörer vielleicht zu sehr an die Konkurrenz von Lucky Strike erinnert. Good evening, this is Orson Welles. Just saying hello before the show starts. We hope this finds you well and leaves you better. This is your radio almanac, the first of a new series. An almanac, you remember, usually has at least a little bit of just about everything. And, well, that's us. Mostly, we want your almanac to be fun for you, real fun for all of you, wherever you are. I beg your pardon? I said, Very pretty, but what does it mean? Well, it means we just can't tolerate this sort of thing. You see... I'm from upstairs. My name is Mr. Trivers. Oh, yes, the censor. The censor, better known as vice president in charge of... That's dirty. Orson Welles, der mit seinem Hörspiel vom Krieg der Welten 1938 eine Massenpanik ausgelöst hatte, machte sich in seinen Sendungen immer wieder über den Einfluss der Sponsoren und Zensoren seines Senders CBS lustig. Eine seiner Shows war der Radio Almanach, eine bunte Unterhaltungssendung mit prominenten Gästen. In seiner Premierensendung vom 26. Januar 1944 lässt er einen Zensor auftreten, Mr. Trivers, der aufpasst, dass bloß nichts Unanständiges gesagt wird. What's on your mind, Mr. Trivers? We've told you a dozen times, Mr. Wells, that there's some things you can't do in radio. Why, what have I done? What have you done? Last week in your love scenes, you were breathing heavy again. I was? Yes, sir. You embarrassed the whole Middle West. Oh, I'm sorry, Mr. Trivers. It won't happen again. Won't happen again? Tonight and every week at the same time over these same stations, the makers of Mobil Gas and Mobil Oil bring you Orson Welles. Von der Benzin- und Ölfirma Mobil ließ sich Orson Welles seinen Radioalmanach sponsern. Von einem Kohlehersteller seine Abenteuerhörspielreihe The Shadow. Und die Hersteller von Campbell-Suppen hatten durch die sensationelle Übertragung des Hörspiels vom Krieg der Welten auch noch angebissen. Sie finanzierten seitdem Orson Welles Radioauftritte mit seinem Mercury Theater. Das wurde dadurch schnell zum Campbell Playhouse umbenannt. So einfach war das. Dabei war es gar nicht mal so wichtig, dass das beworbene Produkt unbedingt zum Programm passen musste. Viel wichtiger war, dass irgendein Firmenchef Gefallen an einer bestimmten Art von Sendung hatte. Denn oft war es ganz einfach der Geschmack eines Firmenchefs, der über Sponsoring oder Nicht-Sponsoring entschied. Orson Welles wusste das durchaus zu schätzen. Es gibt alle möglichen Typen von Sponsoren. Verrückte, Rechte, Linke, Idioten, sehr intelligente Leute. Und das Ergebnis war eine große Bandbreite verschiedener Shows. Denn die waren der Ausdruck des Geschmacks verschiedener Menschen. Für die Abwechslung sorgten nicht nur die Mitwirkenden, sondern auch die, die die Sendungen bezahlten. Und die Sendungen waren nicht gerade billig. Vor allem, seit sich die Schauspielergewerkschaft darüber beschwert hatte, dass ihre Mitglieder kostenlos im Radio auftraten. Das hatte Mitte der 30er Jahre ein Ende. Und von da an stiegen die Kosten für die Shows zum Teil in astronomische Höhen. Denn die Hollywood-Stars mussten jetzt bezahlt werden. Und das nicht zu knapp. Gelegenheiten zum zusätzlichen Geldverdienen gab es für sie inzwischen genug. Außer den Variety-Shows und Klatsch- und Tratsch-Sendungen gab es ab Mitte der 30er Jahre auch noch unzählige Hörspielreihen. Egal, ob Abenteuer, Krimi, Horror, Comedy, für jeden Geschmack war etwas dabei. Mit ein bisschen Glück bekam so mancher Schauspieler sogar eine eigene Hörspielreihe auf den Leib geschneidert. Selbst dann, wenn er nicht zu den am besten bezahlten Hollywood-Stars zählte. Hauptsache, sein Image passte zur Sendung. So verdiente sich zum Beispiel Peter Lorre jede Woche ein ordentliches Sümmchen dazu, indem er jeweils für eine halbe Stunde in der Horror-Hörspielserie Mystery in the Air auftrat. Mystery in the Air, starring Peter Lorre, presented by Camel Cigarettes. You're Mr. Amos G. Hall, aren't you? Yes, I am. Who are you? I'm Barastro, the hypnotist and magician. They call me the marvelous Barastro. What do you want? How did you get in my office? I said I was a magician. I do such things. Well, why have you come to see me? Why? Because you're a great lawyer, and I'll have need of your services soon. Indeed? Yes, indeed. Because tonight I shall commit a murder. Each week at this hour, Peter Lorre brings us the excitement of the great stories of the strange and unusual, of dark and compelling masterpieces culled from the four corners of world literature. Tonight, the marvelous Barastro, by Ben Hecht. Mystery in the Air, starring Peter Lorre. Brought to you by Camel Cigarettes. Nicht alle Hollywood-Schauspieler hatten das Glück, in einer eigenen Sendung auftreten zu dürfen. Wie Orson Welles sagte, spielte der persönliche Geschmack eines Firmenchefs oft die entscheidende Rolle. So hatte bei Camel offenbar jemand Lust darauf, eine Horrorshow mit Peter Lorre zu sponsern. Als aber zum Beispiel Humphrey Bogart im Herbst 1949 eine eigene Sendung mit dem Titel Humphrey Bogart Theater starten wollte, hatte er Pech. Good evening, ladies and gentlemen. This is Humphrey Bogart. Tonight's author, James M. Cain. Tonight's story, Dead Man. From Hollywood, a new dynamic series based on the work of the great names of the modern short story. Presented by the actor-producer, Humphrey Bogart. Actor-producer. Well, that's a moniker I'll have to get used to. Schauspieler und Produzent in einem, daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Die Suche nach neuen Stoffen ist dabei ganz wichtig. Darum lese ich Geschichten aus allen Bereichen. Abenteuer, Romanzen, Krimis, Komödien. Immer auf der Suche nach etwas Interessantem. Letztlich zählt nur eins, unterhaltsam muss es sein. Als Humphrey Bogart, der Schauspieler, werde ich manchmal auch selbst auftreten. Unter anderem auch in der heutigen Story von James Cain. James ist ein Kenner der menschlichen Seele. Das hat er mit Romanen wie The Postman Always Rings Twice, Serenade und Double Indemnity bewiesen. Er schreibt wenig Kurzgeschichten, aber die, die heute zu hören ist, hat alle Qualitäten seiner Romane. In der Episode Dead Man geht es um zwei Gauner, die es auf einen Güterzug abgesehen haben und dann, naja, sie werden ja hören. Aber bevor wir anfangen, will Ihnen Hi Averbeck noch etwas sagen. In this spot each week we would have an opening commercial followed by a short billboard. Now, for the first time on the air, James M. Cain's great short story, Dead Man, with Humphrey Bogart as Larry Knott and William Tracy as Lucky. Humphrey Bogart fand zwar einen Sender, der mit ihm zusammen diese eine Pilotfolge produzierte, aber als er sich damit auf die Suche nach einem Sponsor machte, suchte er vergebens. Ein paar Jahre später sollte es für Bogart dann doch noch mit einem Sponsor für die eigene Radioserie klappen. Zu einem Zeitpunkt, als in den Hörspielstudios schon mit Tonband gearbeitet wurde. Das hatte für Bogart dann den großen Vorteil, dass er nicht jede Woche live vor dem Mikrofon erscheinen musste. Stattdessen wurden mehrere Sendungen hintereinander aufgezeichnet und zeitversetzt ausgestrahlt. Aber auch vor seiner eigenen Serie gab es für Humphrey Bogart und seine Schauspielkollegen genug Gelegenheit, im Radio aufzutreten. Sehr oft zu hören waren natürlich vor allem solche Filmstars, die eine gute Radiostimme hatten. All right, let's go in and listen, Costello. When we go through this door, have your gun ready. If anybody moves, shoot. If anybody shoots, I'll move. Speaking of my glory and my fame. Hey, Abbott, listen to that. What a pair of pipes. Wish I was a plumber. Costello, don't you recognize her? She's the toast of Deadpan Gulch. Really? Of the same. Oh, Marlena Dietrich. Oh. Oh, look at that lovely face. That face has made a fortune. Yeah, it runs into a nice figure. Hello, boys. Hello, boys. How big are men where you come from? Welcome to the Red Dog Cafe. Did you like my song? Marlena, my love, I adore you. You do? Yeah. Oh, Lou. If you only had the eyes of Clark Gable. Yes. The nose of Tyrone Power. Yes, yes. The chin of Gary Cooper. Yes. The face. The face of who? That's all, if you only had a face. Nicht immer fielen Marlene Dietrichs Auftritte so kurz aus wie als Gast in der Abbott und Costello Show. Ihre Stimme war kräftig, klar und voller Erotik. Und da sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch noch Sängerin war, konnte sie sich vor Gastauftritten kaum retten. Vor allem in den 40er Jahren war sie fast jede Woche in einer anderen Sendung zu hören. Oft spielte sie in Hörspielfassungen ihrer eigenen Filme mit. So auch in einer Radiobearbeitung des Films Grand Hotel, in der sie in ihre Leinwandrolle schlüpft. Als Sängerin Madame Grusinskaya sitzt sie zweifelnd in ihrem Hotelzimmer. Sie will den für den Abend geplanten Auftritt absagen. Erst ihr Manager kann sie davon überzeugen, doch noch aufzutreten. Immerhin wird niemand Geringeres als Max Reinhardt im Publikum sitzen. Aber vorher klopft es erst einmal an der Zimmertür und ein anonymer Verehrer lässt zum wiederholten Mal einen Blumenstrauß überbringen. Madame Grusinskaya's room. One moment, please. Madame, the steward asks if the car shall be brought. No, Anna. But it is time if Madame wishes to rehearse before the performance. You know I don't want to tonight. But Madame... No. Hello? Thank you, no. Later. Yes, I will tell you at the right time. Oh, excuse me, madame. Yes? Oh, flowers for madame. Thank you. Oh, rockets again, madame. And no cars. Again, no cars? Isn't it fascinating, madame, the mystery? There are no mysteries left, Anna. But, madame, an unknown man who sends you orchids, who sits in the theater night after night, applauding. Don't you wonder who he is? Yes, I wonder. Sometimes I wonder. So do I. You need someone to love you. And nobody does anymore? Is that what you're saying? Oh! Nobody loves Grusinskaya anymore? Is that it? Oh, no, madame. This young man who sends the orchids... No, Anna, he sends orchids. He's nice to dream about. But it is only a dream. If I ever meet him, the dream will be shattered. He will not be young. He will not be handsome. I know these men who worship from afar. Come in. Well, madame. Oh, bitte. Madame, why are you in negligee an hour before the performance? Madame has a touch of stage fright this evening. Stage fright? I? Grusinskaya? With stage fright? Really, Anna? Well, then quickly get dressed. Let us get to the theater. I'm not going to dance tonight. You were at the performance last night. You know there was no applause, bitte. Madame, they did applaud. You're only overwrought. You've been this way before, madame, and things have turned out all right. They will not turn out all right now. Everything is threadbare now. Nothing means anything to me anymore. Not even the pearls. Pearls given to you by an archduke. You see what I think of them. Oh, no, madame, don't throw them. Oh, madame. Take them, Anna. Yes, madame. See? I put them in the drawer for you. Leave them there. They mean nothing to me any longer. There will be other pearls, madame, and you will certainly have a great success tonight. I shall have no success tonight, nor tomorrow. I never again have any success. No, this is the end. I'm going to retire from the stage. You're canceling the performance? Yes. You want me to tear up the contract? What else is there to do? Madame! Madame, I should hate to do this. Remember that night in Paris when we had that great audience, when they stood up for you as they came in, when they applauded and cheered and stamped their feet as you finished and would not let you go? That was a long time ago. 1 year ago, madame. It makes me sad to think that you might have another such triumph tonight and that you're throwing it away. I will never have another such triumph. Not if you make me tear up the contracts. What makes you think that tonight could be like that night in Paris? I've had word from the theater. It's sold out. There's been a line in front of the box office since 6 o'clock. Really? Really. A great crowd. A full house? A full house. The Crown Prince made reservations. 2 foreign ministers. Max Reinhardt is bringing a couple of American millionaires. And now shall an understudy take your place? Understudy? Yes. I shall dance, Vitti. Wait for me in the lobby. Order the car. I'll be ready in 10 minutes. An anders als Marlene Dietrich in dieser Hörspielfassung des Films Grand Hotel aus dem Jahre 1948, waren manche andere Kollegen ganz einfach zu nervös, um vor einem Millionenpublikum am Radio live aufzutreten. Bei den Filmdreharbeiten konnte eine Szene fast beliebig oft wiederholt werden, bis sie im Kasten war. Aber hier, da musste alles auf Anhieb klappen. Wieder andere waren wegen ihrer zurückhaltenden Sprechweise oder extrem leisen Stimme nicht gerade gemacht fürs Radio. Now, ladies and gentlemen, please turn up the speakers of your radios just a little, because here comes a low-voiced gentleman, the pride of Helena, Montana, Gary Cooper. Hi, Bing. It's yours. Great to be here on your opening program. First off, I want to wish you the best of luck for the new season. I know you're going to do a great job. If there's anything I can do to help you, just holler. Call me any time, day or night. I'm always ready, and I'll come running. Well, wait, I got more. I want to tell you that I'm plumb tickled to have the honor of being the first guest star of yours. Say, you're looking great. How are you feeling? Well, that's good. Hey, where'd you go? It's been beautiful up there. How's the fishing? It's always this time of year. Doggone, I wish I'd been with you. Well, Coop, this really knocks me out. I've known you for 20 years. I've never heard you say that much in the entire 20 years. Well, you've always been the kind of fellow who says two or three words and chalks it up as a conversation, and now all of a sudden you blossom out. This morning I drove my barber right out of the shop with my chatter. This is really remarkable, Coop. Has the word gotten around Hollywood that you've broken your silence? Sure, Leo McCary just signed me up. I'm going to make a talking picture. A talkie, huh? So selten Gary Cooper auch im Radio aufgetreten ist, einer Show konnte auch er sich nicht entziehen. Und das war die Command Performance Show während des Zweiten Weltkriegs. Diese Variety Show war eine Art Wunschprogramm für die US-amerikanischen Soldaten. Zur moralischen Unterstützung der eigenen Truppe war jeder gern bereit, der in Hollywood Rang und Namen hatte. Der Schauspieler Gerald Moore erinnert sich. And I remember a really fabulous show during the war that originated in Hollywood, where most of the big stars did their own shows. Gefreite reichten schriftlich ihre Wünsche ein und schrieben Sachen wie: Ich würde Rita Hayworth gerne mal seufzen hören. Also kündigte der Gastgeber der Show, das konnte jemand wie Orson Welles oder Bob Hope sein, vor versammeltem Publikum an, und jetzt wird Rita Hayworth auf Wunsch des gefreiten Joe Smith aus Sicily seufzen. Rita trat ans Mikrofon, Klammer auf, seufzt, Klammer zu. Danke, Mrs. Rita Hayworth, und sie ging wieder. Ich bin absolut sicher, dass niemand aus der Showbranche damals es wagte, in irgendeiner dieser Command-Performance-Shows nicht aufzutreten. Glauben Sie mir, es war wirklich eine irre Show. In Bezug auf die Qualität und auch in puncto Honorar war aber nach wie vor eine Hörspielreihe die unangefochtene Nummer 1, das Lux Radio Theater. Für einen Auftritt in einem der aufwendig produzierten Filmhörspiele winkten Stars wie Ingrid Bergman oder Charles Boyer, in unserem Beispiel Gaslight, bis zu $5,000. Kostenlos dagegen waren die Eintrittskarten des Lux Radio Theaters. Man musste sich nur früh genug an der Abendkasse anstellen. Oder man hatte von seinem Seifenhändler eine Karte bekommen. Dann konnte man die Stars nicht nur zu Hause am Radio erleben, sondern live vor Ort im Theater am Hollywood Boulevard in Los Angeles. Anlässlich der Aufführung von Gaslight ist da inzwischen einiges passiert. Paula glaubt inzwischen wirklich, dass sie an Halluzinationen leidet. Sie traut sich kaum noch aus dem Haus. Gregory scheint das auch ganz gut zu passen. Doch eines Tages besuchen beide auf Paulas Drängen hin einen Klavierabend im Haus einer Bekannten. Dabei kommt es zu einem Zwischenfall. Paula erleidet einen hysterischen Anfall und wird unter den neugierigen Blicken der Anwesenden von Gregory nach Hause gebracht. Gregory ist das Ganze offenbar sehr peinlich und er macht seiner Frau heftige Vorwürfe. Und außerdem will er wissen, was das für ein Mann ist, dem sie schon zweimal begegnet sind. Gemeint ist ein Detektiv von Scotland Yard, der den Mord an Alice Allquist wieder aufgerollt hat. Doch das wissen weder Paula noch Gregory. Thank you, Dick Zellroy. it's nothing. I thought I saw a man I knew, that's all. Imagine being able to play like that. Mm. Yes, I heard Shiretsky once in Pola. Yes. Pola. My watch is gone. No, Gregory, no, not didn't. What are you doing? Your handbag. No, please. I can feel it in your handbag. No. My watch is in your handbag. No. Open it up. But I didn't put it there. No. You see, I was right. You took it. I didn't put it there. I swear I didn't put it there. Paula, you must control yourself. Paula. I'm seeing like this in public. Let's get out of here immediately. Come on, Paula, come. So hard to keep it within these walls in our own house. Now, because you would go out tonight, the whole of London knows it. If I could only understand what makes you do these crazy, twisted things. Gregory, are you trying to tell me that I'm insane? That's what I'm trying not to tell myself. But that's what you think, isn't it? That's what you've been hinting ever since. Well, ever since what? Since the day I lost your mother's brooch. Oh. No, before that, the first day in this house when I found that letter. What letter? From that man called Bauer, Sergius Bauer, I remember. Yes, you're right. I can see you still, standing there and saying, look at this letter, and staring at nothing. What? You had nothing in your hand. Oh, Gregory. I was staggered, but I didn't know then how much reason I had to be. What reason? I didn't know then about your mother. What about my mother? Your mother was mad. Died in an asylum when you were a year old. No, that's not true. I've been making inquiries. I've talked to the doctor who attended her. Would you like to see him? No. Describe her symptoms to me. It began with her imagining things, noises, footsteps, voices. And then the voices began to speak to her. Oh, no. And in the end, she died with no mind at all. Please, stop it. No. Now, perhaps you will understand why. I cannot let you meet people. Oh, by the way, he must have been rather disappointed that you left Lady Dalroy's home tonight before he could talk to you. Who? The man who was sitting behind us. You went there only because you knew he was going to be there. Oh, Gregory, who? Oh, the same man who bowed to you that day in the tower. Who is he? Hmm? Someone from the past? Some disappointed suitor, perhaps? I never met him. I have no idea who he is. Why do you lie to me? I never lied to you. No. No, I'm sorry, no. I know you never lied to me. It's worse than lying. You've forgotten. You've forgotten him as you forget everything. Oh, but I'm wrong to try to handle this myself. Paula, we shall have visitors here. And shortly. A doctor? Two. Yes, I believe two is the required number. Good night, Paula. I'm going out. Zeit für eine weitere Werbeunterbrechung im Lux Radio Theater. Spätestens jetzt wird klar, die Schauspieler geben ihr Bestes. Jede Betonung stimmt. Versprecher kommen ganz einfach nicht vor. Das hat aber auch seinen Grund. Für die $5,000 Gage müssen die Stars nämlich hart arbeiten. Natürlich ist es nicht damit getan, nur mal schnell am Montagabend im Hörspieltheater vorbeizuschauen. Weil alles live über die Bühne geht, muss kräftig geprobt werden. Dick Beals wurde wegen seiner hohen Stimme meistens für Kinderrollen eingesetzt. Er erinnert sich, dass nicht nur beim Lux Radio Theater viel Aufwand getrieben wurde. Auch bei kleineren Hörspielproduktionen war immer viel zu tun, bevor man auf Sendung gehen konnte. Then by now the engineer would be there and the sound effects men, and if there were musicians on the show, music. Dann waren da noch ein Techniker und ein Verantwortlicher für die Geräuscheffekte und wenn Musik gebraucht wurde, war da auch noch eine Musikkapelle. Dann setzten wir uns an die Mikrofone und machten eine sogenannte Produktionsprobe. Wir gingen sehr langsam durchs Manuskript, um sicherzustellen, dass die Musik an der richtigen Stelle einsetzte und dass die Toneffekte stimmten. An manchen Stellen wurden dann noch Änderungen vorgenommen. Nach diesem Durchgang machten wir dann eine Pause, vielleicht eine Viertel- oder halbe Stunde. Und dann folgte immer die Generalprobe. Die wurde immer genauso durchgeführt, als seien wir schon live auf Sendung. Danach gab es wieder eine kleine Pause, bevor es richtig losging. Falls die Sendung vor Publikum produziert wurde, wurden dann erstmal die Leute ins Studio gelassen und ein Mitarbeiter begrüßte alle und stellte die Schauspieler vor. Dann ging das rote Licht an und wir waren live vor Publikum auf Sendung. Generally we were live on the network, coast to coast. Bei aufwendigeren Shows wie dem Lux Radio Theater dauerten die Proben sogar noch viel länger, meistens eine ganze Woche. Und trotz der sorgfältigen Vorbereitungen konnte immer mal etwas schiefgehen. Vor allem dann, wenn man es mit unberechenbaren Filmstars zu tun hatte. Harry Ackerman, Regisseur der Hörspielreihe Academy Award Theater, der dem Lux Radio Theater Konkurrenz zu machen versuchte, erlebte gleich bei seinem ersten Einsatz eine beinahe Katastrophe. Anlass war die Hörspielfassung des Films The Shop Around the Corner. In den Hauptrollen James Stewart, Margaret Sullivan und Fred Morgan. Ackerman wollte auf Nummer sicher gehen, dass bei seiner ersten Produktion auch wirklich alles klappt und bestellte die Akteure eine ganze Woche vor der Sendung zur ersten Probe. Wir haben am Montag mit den Proben angefangen, aber Frank Morgan ist nicht gekommen. Also habe ich für Dienstag eine zweite Probe angesetzt und wieder ist er nicht aufgekreuzt. Als ich den anderen Abend sagte, wir sehen uns dann morgen um 11 Uhr zur nächsten Probe, kamen James Stewart und Margaret Sullivan zu mir und sagten, also wir denken, wir haben oft genug geprobt. Lade du mal Frank morgen für die nächsten Tage ein. Wir sehen uns dann am Sonntag, wenn wir auf Sendung gehen. Da dachte ich, das Ganze geht den Bach runter. Denn ich hatte gehört, dass Frank morgen auf Sauftour quer durch die Stadt unterwegs war. Keiner konnte ihn finden. Naja, dann war Sonntag, der Tag der Sendung. Ich hatte extra einen Ersatz für Frank morgen bestellt, falls der nicht aufkreuzen würde. Plötzlich, eine halbe Stunde vor Sendebeginn, tauchte Frank morgen auf, begleitet von ein paar Freunden und total besoffen. Wir haben ihn eine Treppe höher gebracht, ihn unter die kalte Dusche gestellt und mit Kaffee abgefüllt. Und ich sage Ihnen, er kam wieder runter, 5 Minuten bevor wir auf Sendung gingen. Er nahm sein Manuskript in die Hand, das er nie zuvor gesehen hatte, ging auf die Bühne und machte nicht einen einzigen Fehler. So viel zum Thema Stars in Hollywood-Hörspielen. Nicht nur der eine oder andere Schauspieler konnte die Live-Hörspielmacher vor so manch harte Probe stellen. Auch mit der Technik musste immer alles perfekt klappen. Und Technik hieß in aller Regel die Geräusche. Es gab 2 verschiedene Arten solcher Soundeffekte. Live produzierte und solche, die vorher auf Schallplatte aufgenommen wurden. Denn einige Geräusche waren derart kompliziert, dass man sie unmöglich live im Studio imitieren konnte. Autos, Flugzeuge, Züge oder das Rauschen des Windes kamen meist von der Platte. Das hieß aber nicht, dass der Job des Geräuschemachers damit einfacher gewesen wäre. Im Gegenteil. Die Nadel des Plattenspielers musste immer haargenau an der Stelle platziert werden, an der sich der benötigte Soundeffekt befand. Oft musste der Geräuschemacher sogar 3 Plattenspieler gleichzeitig bedienen, um alle benötigten Effekte zum richtigen Zeitpunkt über den Äther zu schicken. Denn viel Zeit zum Plattenwechseln hatte er nicht. Doch die meisten Geräuschemacher wollten die Effekte sowieso live machen. So hatten sie eine größere Kontrolle und konnten die Effekte auch besser auf die Handlungen der Schauspieler abstimmen. Aber natürlich konnte dann trotzdem noch was schiefgehen. Vor allem dann, wenn äußere Einflüsse störten. Zwar befanden sich die meisten Geräuschemacher mit den Schauspielern zusammen im selben Raum, um die Toneffekte exakt zum richtigen Zeitpunkt einsetzen zu können, doch manchmal war im Studio ganz einfach nicht genug Platz. Oder es war unmöglich, das benötigte Geräusch direkt im Studio zu produzieren. Dann musste man andernorts ein Mikrofon platzieren, das im gewünschten Moment den benötigten Effekt ins Studio und von da aus in die Wohnstuben übertrug. So musste Orson Welles lange, lange tüfteln, bis er für eine Szene seiner Hörspieladaption des Klassikers Les Misérables die Lösung fand. Gesucht hatte er einen Ort, an dem er die Atmosphäre einer verregneten Pariser Straße im 19. Jahrhundert nachstellen konnte. Zu hören sein sollte dabei vor allem der Stock eines blinden Mannes, der auf dem Straßenpflaster aufschlägt. Das gewünschte Ergebnis mit den nötigen Halleffekten lieferte letztlich ein Mikrofon, das auf dem Herrenklo des Senders montiert wurde. Aus dem stillen Örtchen war plötzlich ein Hörspielstudio geworden. out there, Father? Has he gone away? Put on your clothes, Cosette. Hurry. Yes, Father. Where are we going? I don't know. Are we going far? We're leaving Paris. Tonight. Doch nicht immer war die Toilette für die Hörspielregisseure ein Ort der akustischen Erleichterung. Im Gegenteil. Manchmal stellte ausgerechnet die Klospülung einen Geräuschemacher im US-amerikanischen Radio vor schier unlösbare Probleme. Robert L. Mott, der in den Golden Days of Radio als Geräuschemacher für den Sender CBS tätig war, erinnert sich in seiner Autobiografie: Eine unserer Shows war in ein altes Theater an der Ecke 53. Straße und Broadway umgezogen. Von dort aus wurde vor Publikum live gesendet. Im Keller hatte CBS einen Extraraum bereitgestellt, aus dem die Geräusche eingespielt werden sollten. Doch der lag ausgerechnet direkt neben der Damentoilette. Das hatte zur Folge, dass immer an den unpassendsten Stellen in der Sendung ab und zu auch mal das Geräusch einer Klospülung übertragen wurde. Also, es gibt ja solche und solche Klospülungen, aber nie zuvor habe ich eine erlebt, die mit so viel Kraft und Lebensfreude daherkam, wie die im Keller des alten Theaters. Als ich CBS auf das Problem aufmerksam machte, sagte man mir, es würde ein Vermögen kosten, entweder den Raum für die Geräusche oder sogar die komplette Damentoilette woanders hin zu verlegen. Also musste ich mir etwas ausdenken. Und ich kam auf eine geniale Idee. Ich bastelte einfach ein handgeschriebenes Schild, das ich an die Tür des Damenklos hing, immer kurz bevor wir auf Sendung gingen. Darauf stand, kurzfristig außer Betrieb. Aber natürlich kommt es immer anders, als man denkt. Ich hatte also für eine Sendung das Schild an der Klotür aufgehängt und hielt gerade die Popsicle-Sticks in der Hand, mit denen ich immer das Geräusch einer brechenden Karotte imitierte. Jetzt wartete ich nur noch auf den richtigen Moment, das Mikrofon anzuschalten. Mit einer unerwarteten lauten Klospülung musste ich ja dank meines Türschildes nicht mehr rechnen. Doch als ich gerade das Mikro anschaltete, um das Geräusch der knackenden Mohr rüber zu übertragen, hörte man vom Damenklo her laut und deutlich eine Frauenstimme. Außer Betrieb? Oh, fuck! Manchmal lauerten die Tücken aber auch im eigenen Team. Bei aufwendigen Produktionen waren nämlich oft mehrere Personen damit beschäftigt, dass in Sachen Toneffekte alles reibungslos klappte. Wenn dann nämlich irgendjemand beteiligt war, der sich noch nicht so gut auskannte, konnte das ganz schön in die Hose gehen. Das musste dann noch nicht mal jemand sein, der selbst für ein bestimmtes Geräusch verantwortlich war. Es reichte schon, wenn irgendein Ahnungsloser die benötigten Requisiten ins Studio brachte und dort aufbaute. Terry Ross, Toneffekte-Spezialist aus New York, erinnert sich. Wir hatten ein paar junge Typen, die uns die Requisiten ranschleppten, die wir zum Geräuschemachen brauchten. Sie stellten die Sachen so auf, dass wir im entscheidenden Moment darauf zugreifen konnten. Naja, und für die Horrorshow Inner Sanctum hatten wir eine ganz spezielle Tür, deren Scharniere fürchterlich quietschten. Das war das Erkennungsmerkmal der Sendung. Um das richtig hinzubekommen, hatten wir die Scharniere vorher extra ein paar Wochen im Dreck liegen lassen und reichlich gewässert, bis sie schön verrostet waren. Und dann haben wir sie so an der Tür befestigt, dass sie richtig doll quietschten. Eines Abends kam einer der jungen Helfer zu mir und sagte, »Terry, ich habe die Tür für Sie repariert.« Ich fragte, »was meinen Sie denn damit?« Und er antwortete, »ich habe die Scharniere geölt.« Das war kurz bevor wir live auf Sendung gingen. Was sollten wir bloß machen? Das Quietschen war das Markenzeichen der Show. Dem genervten Geräuschemacher blieb nichts anderes übrig, als zu einer Notlösung zu greifen. Er imitierte das Quietschen kurzerhand mit seiner eigenen Stimme. Wie gut er das seinerzeit hinbekommen hat, ist leider nicht überliefert. So jedenfalls hörte sich die quietschende Tür an, wenn nicht gerade ein ahnungsloser Helfer dazwischen gepfuscht hatte. Was für Terry Ross eine Notlösung war, nämlich das Quietschen einer Tür mit der eigenen Stimme nachzuahmen, entwickelte manch anderer Kollege zur Perfektion. Bob Dryden erzählt. Es gab auch Kollegen, die auf Stimmeffekte spezialisiert waren. Ich erinnere mich an eine Frau, die ihre ganze Radiokarriere lang nichts anderes machte, als Kinder und Babys darzustellen. Es gab einen Mann, der war damals ein ganz bekannter Typ. Er war klein und schon etwas älter. Er hieß Donald Bain. Er war in der Lage, die unglaublichsten Katzenkämpfe zu imitieren und konnte zwei oder drei Katzen gleichzeitig nachahmen. Als er einmal darum gebeten wurde, einen Hasen im Radio darzustellen, wollte er nur wissen, ob sie einen männlichen oder einen weiblichen Hasen haben wollten. So talentiert Stimmkünstler Donald Bain auch gewesen sein mag, das Geräusch zweier schmusender Raupen hätte wohl auch er nicht hinbekommen. Genau dieses Geräusch aber nimmt Orson Welles in seinem Radioalmanach zum Anlass, sich wieder mal über die Zensoren lustig zu machen. And now, ladies and gentlemen, the next item on your radio almanac is a little philosophical playlist, a drama. A censor again. What's on your mind this time, Mr. Trivers? Oh, we fellas upstairs. We've just been studying your script. Now, this drama you got on for tonight. You can't do that on the air. Why not? Oh, Mr. Wells. What is wrong with the love life of a gypsy moth? Why, the sound effects alone are censorable. What sound effects? Well, take this one you got indicated right here. Yes. See? Sound of two caterpillars necking. That's got to come out. But why? What a wonderful thing. I say, just imagine, if you will, two caterpillars necking. Listen to them. There's a pause, and we hear nothing. Now, see, caterpillars being so soft and silky, they don't make a sound when they're necking. That's what I mean. Much too suggestive. Much too suggestive. Da können die Zuhörer also ihrer Fantasie zu viel freien Lauf lassen, sagt der Zensor. Ganz ähnlich sah das ja auch bei Paula im Lux Radio Theater aus. Allerdings haben sich ihre vermeintlichen Wahnvorstellungen inzwischen als wahr herausgestellt. Da war tatsächlich jemand auf dem Dachboden ihres Hauses unterwegs. Und zwar kein geringerer als Gregory, wie Detektiv Cameron von Scotland Yard herausgefunden hat. Gregory war es auch, der vor Jahren Paulas Tante Lady Allquist umgebracht hat. Und jetzt ist er ins Haus seines Opfers zurückgekommen, um nach den Juwelen der Ermordeten zu suchen. Das konnte er nur, indem er Paula für verrückt abgestempelt hat. So hat die Geschichte letztlich doch noch ein Happy End. Und, was fast noch wichtiger ist, nach dem Schlussapplaus kommen Ingrid Bergman und Charles Boyer noch einmal auf die Bühne, um Werbung für ihren nächsten Film zu machen. In dem treten sie, wie schon in Gaslight, wieder zusammen auf. Diesmal aber in vertauschten Rollen. Ingrid Bergman darf die Böse spielen und Charles Boyer wird gequält. Hier aber erst einmal die dramatischen Schlusssekunden von Gaslight, ausgestrahlt am 29. April 1946. I don't ask you to understand me, Paula. Between us hold a time where the jewels, like a fire, yes, a fire in my brain that separated us, those jewels which I longed for all my life. I don't know why. The cab is coming, Mr. Cameron. Goodbye, Paula. Goodbye, Gregory. I'll be down in a minute, Williams. This will be a long night. But it will end. In the morning when the sun rises, sometimes it's hard to believe there ever was a night. You'll find that too. Yes. I shall try. As the era of Gaslight comes to a dramatic finish, our footlights blaze again, and back come our two stars with their curtain calls, Ingrid Bergman and Charles Boyer. After tonight's performance, Ingrid, I'm sure our audience understands even better why you won the Academy Award. Thank you, Bill. You know, Ingrid won another award just recently, Bill. What's that, Charles? For the second consecutive year, the foreign correspondents of Hollywood have voted her their favorite actress. Mm. Well, Ingrid, I'm sure that all moviegoers are delighted that you and Charles are going to be starred in Enterprise Productions' first big picture, The Arch of Triumph. Well, I'm happy to be doing it, Bill. It gives me a chance to get even with Charles. What do you mean, get even with me? Well, as the character of Gregory in Gaslight, you did everything to make my life miserable. And in your next picture? Well, in the next, Charles is the kind and gentle one, and I make his life miserable. Well, it's worth it. Well, Charles, I'm sure that fundamentally you're a lover of humanity. And quite seriously, you've done wonderful work with your French Research Foundation in promoting friendship between America and France. Well, that's always been a very special interest of mine, Bill. Tell us, what are you presenting on this stage next Monday night? Next week, we're bringing our audience one of the most dramatic stories ever screened. It's International's current hit, Tomorrow is Forever, starring Claudette Colbert and Van Heflin. Tomorrow is Forever, a story of love and sacrifice in a drama throbbing with emotion and suspense. Well, that should make a great play for your audience, Bill. Good night. Good night. Good night, and thank you both for Gaslight. Our sponsors, the makers of Lux Flakes, join me in inviting you to be with us again next Monday evening when the Lux Radio Theater presents Claudette Colbert and Van Heflin in Tomorrow is Forever with Richard Long and Natalie Wood. This is William Keeley saying goodnight to you from Hollywood. Spricht Hollywood. Ein Feature von Christian Blaes. Es sprachen Peter Lieck, Philipp Scheppmann und Christiane Brun. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Dagmar Schondey. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandfunk 2002.